Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Folge Nummer 29. Einem Reviewer fällt buchstäblich der Kitt aus der Brille, wenn er lesen muss. Hier war die Dose offensichtlich weg, mal schnell was Neues gebastelt und die DNF-Logger mit ihrem DNF-Datum ins neue Logbuch eingetragen. Ein weiteres Fundlog wurde mit »Hatte keine Zeit auszusteigen und mich ins Logbuch einzutragen, habe aber das Versteck der Dose gesehen, trage mich bei Gelegenheit ins Logbuch ein« kommentiert. Und neulich stellte man fest, dass das Löschen des Archivlogs nicht dazu führt, dass der Cache wieder aktiv und wieder auf der Karte findbar ist. Tja, Sachen gibt's. Aber das scheint ja gar nicht so unüblich zu sein. Da hörte ich neulich auf Cache-Frequenz, Folge, Episode, egal, 212, etwas zum Thema, was ein FTF ist, und offensichtlich gibt es auch da Schwierigkeiten oder Verständnisprobleme. Was ist denn nun ein FTF? Da stellen wir uns mal ganz dumm und frickeln die Abkürzung auseinander. FTF, First to Find. Grob übersetzt heißt das Erstfinder. Und wenn wir das auseinander frickeln, stellen wir fest, dass es sich aus Erst und Finder zusammensetzt. Dem ist zweifelsfrei zu entnehmen, dass es sich um die erste Person handelt, die den Cache nach dem Verstecken durch den Owner findet. Da kann es nur einen geben. Oder eine. Aber dieser Genderei gehen wir der Verständlichkeit halber aus dem Weg und legen fest, dass mit Finder, Finder, Finderinnen und Finderixe gemeint sind. Anmerkung: Die Verwendung der männlichen Form beinhaltet zur Vereinfachung MWD. Stellen wir also fest, wer das Ding zuerst findet, ist Erstfinder. Online loggen darf der es aber zunächst nicht. Einen Fund online loggen darf man bei physikalischen Caches, wie wir alle wissen, erst nach dem Signieren des Logbuchs. Das bedeutet wiederum, wer den Cache zuerst findet, ist Erstfinder, aber nur wer als erster das Logbuch signiert hat, hat den sogenannten FTF. Und den FTF hat der Finder plattformübergreifend. Auch wenn das jetzt den einen oder anderen Hörer verstören mag. Gern verwenden GC-Cacher die abstruse Argumentation, dass der OC-Cacher den Cache nur vor dem GC-FTF-Jäger finden konnte, weil der Cache auf OC früher freigeschaltet wurde. Die haben da keine Reviewer. Die haben da nicht diese ultralange Warteschlange. Da ist sowieso alles besser, bis auf die Punkte. Und weil's da keine Punkte gibt, ist man dann doch bei GC. Aber als noch schlimmer wird empfunden, wenn zum Beispiel ein Kind die Dose vor der Veröffentlichung findet und seinen Namen in das Logbuch krakelt. Dann hat das Kind den FTF, auch wenn es nirgends online loggt. Ruhe! Heult leise! Warum ist das so? Weil das Kind sich irgendwann auf GC oder OC anmelden und den Fund nachloggen könnte. Wer will ihm den Fund streitig machen? Nachloggen ist ja schließlich Tagesordnung. Es hat die Dose als erster gefunden und sich in das Logbuch eingetragen, welches bei Veröffentlichung seitens des Owners in der Dose lag. Diskussion Ende. Da kann sich der geneigte FTF-Zacken aus der Kronebrecher aufregen, wie er will, oder mit absurden Pseudo-Argumenten um sich werfen. Nichts kann diese Tatsache ändern. Ähnliches hat man auch schon bei Themen wie »Die Erde ist eine Scheibe« und »Die Sonne dreht sich um die Erde« versucht. Erfolglos, wenngleich es noch Anhänger dieser Theorien geben mag. Eine weitere urbane Legende, die sich hartnäckig in Dosensucherkreisen hält, ist die Möglichkeit des Rudel-FTFs. Wenn mehrere Personen, mit Person ist in diesem Fall ein Account gemeint, gemeinsam zeitgleich dieselbe bislang ungefundene Dose suchen und vor Ort zieht sie einer dieser Personen aus ihrem Versteck, ist er der Erstfinder. Ihm gebührt daher die Ehre, als Erster das Logbuch zu signieren und den FTF einzufordern. Die anderen waren zwar dabei, aber gefunden haben sie nix. Zweitfinder sein bedeutet erster Verlierer sein. Den FTF haben sie jedenfalls nicht. Den hat der Erstfinder, der Logbuch-Erstsignierer und sonst niemand. Dabei sein genügt nun mal nicht. Das reicht nur für den zweiten, dritten oder gar letzten Platz. Da hilft kein Schreien und kein Flehen. Man wird nicht auf dem Treppchen stehen. Beziehungsweise nicht ganz oben. Zum Abschluss erlaube ich mir noch eine Anmerkung. Es spielt keine Rolle, ob der Cache vor oder nach der Veröffentlichung gefunden und dabei das physikalische Logbuch signiert wird. Sofern der Cache wie gelockt veröffentlicht wird, hat derjenige, der das Logbuch signiert hat, den FTF. Ändert der Owner jedoch noch etwas und tauscht vor Veröffentlichung das Logbuch, ist der Fund allerdings hinfällig. Denn nur wer als erster das Logbuch signierte, welches A. der Owner als Logbuch ausgelobt hat und B. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Cache-Behälter lag, kann den FTF rechtmäßig beanspruchen. Wem das jetzt zu kompliziert war, darf sich gern ein Video anschauen. Unter GC2BATK GC2 Bertha Anton Theodor Konrad findet sich ein Multicache namens JustFTF. Den will man nicht suchen. Denn es ist ein Mikro in anspruchsloser Gegend, der vielleicht einmal zum FTF taugte, aber da es den FTF schon lange, lange, lange gab, taugt er jetzt zu gar nichts mehr. Die Erklärung allerdings gibt es in einem Video. Und der Link ist in diesem Listing verlinkt. Passend zum Thema las ich in noch einem Geoblog eine recht nette Geschichte, die ich wie folgt erinnere. Namen sind dabei wie Schall und Rauch. Cacher 1 schreibt ein Skript zum Loggen von Caches. Als neue Dosen erscheinen, machen sich sowohl Cacher 1 als auch ein FTF-Jäger auf, um den jeweiligen FTF zu erhaschen. Der FTF-Jäger liegt wegtechnisch vorne, in Sichtweite gefolgt von Cacher 1 und seiner Mitcacherin. Um sich den FTF zu sichern, nötigt Cacher 1 seine Mitcacherin, besagtes Skript auszuführen, woraufhin sie sehen, dass der FTF-Jäger sein Vorhaben offenbar aufgibt und die Fahrt zum Cache abbricht. In der Auflösung zeigt sich, dass das erwähnte Skript im 2-Minuten-Takt jeweils einen Fundlog bei den neuen Caches generiert. Diese Log folgt Fundlogs, bewogen den FTF-Jäger offensichtlich zur Aufgabe, was wiederum Cacher 1 den FTF garantieren soll. Der Beitrag weist übrigens mehr oder weniger subtil darauf hin, dass die Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruhen könnte. Naja, das Hobby trieb schon immer kuriose Blüten. Eine hübsche Blüte, wie ich finde, blüht seit neuestem auf meiner Geocaching.com-Seite. Da steht jetzt Cache Owner Dashboard für Traveling Jack. Quick Filters for your Heights. Und da sieht man auf einen Blick, ob man etwas warten muss. Zum Beispiel bei einem meiner Caches wäre eine Wartung fällig. Ob ich irgendetwas disabled habe, was bereits veröffentlicht ist. Oder ob damit irgendwas anderes ist. Ja, richtig, da war was. Das Event, was ich mehr oder weniger zurückgezogen habe, weil jetzt während Corona die ganze Sache wenig Sinn macht. Oder ob ich eine Reviewer-Note geschrieben habe. Oder ob ich noch unveröffentlichte Caches habe. Und darunter kommen die letzten Aktivitäten bei meinen versteckten Caches. Das sieht recht gut aus. Auf einen Blick sehe ich, ey, da hast du noch ein Problem. Oder, hey, hier musst du was tun. Oder, wow, es ist alles in super duper toller Ordnung. Schick. Da haben sie mal was Gescheites gemacht. Das gefällt mir. Gut gemacht, Geocaching.com. Und was war sonst noch? Eigentlich nicht viel. Wobei, ich könnte da jetzt ein wenig abschweifen, so wie das die Fernsehsender immer gern mit ihren Serien machen. Im Sommer werden furchtbar gerne Folgen von irgendwelchen Serien gezeigt, die um Weihnachten herum spielen. Und im Winter sind es meistens Hochsommerfolgen. Also irgendwie scheinen die Serien im Fernsehen um circa ein halbes Jahr versetzt zu sein. Ich könnte also jetzt in Anlehnung daran im Sommer, der eher verregnet als ein Sommer ist, wobei ja auch alle immer sagen, viel zu heiß, viel zu trocken, Ich finde es im Moment sehr angenehm. Ich könnte also jetzt im Sommer ein Wintergedicht vorlesen. Es heißt Schneecaching und es ist von Traveling Jack. Schneecaching. Besinnlich nennt sich diese Zeit, wenn Weihnachten ist nicht mehr weit. Gebäckgerüche ziehen durchs Haus und auch der Hund mag nicht mehr raus. Nur einer kann es nicht erwarten, er muss zum Dosensuchen starten. Die Nase aus der Tür gesteckt, hat er sogleich den Schnee entdeckt. Mift, denkt er, und auch kein Problem. Im Keller muss die Schippe stehen, so geht er runter und auch rauf und gräbt danach das Auto aus. Er bringt die Schippe wieder weg und greift sich's GC-Handgepäck, trägt Parkplatzkurs ins Navi ein, steigt ein, fährt los, so muss das sein. Heut geht es zum verlorenen Platz, dort gibt es einen Dosenschatz, recht abgelegen liegt der Ort, schon lang ist der Besitzer fort. Das Auto wühlt sich durch den Schnee des Winterwaldes auf der Höhe, gelangt mit Mühe grad so zum Platz, dem Aufbruchsort zu seinem Schatz. Los geht's, er greift sich seinen Kram, stapft durch den Schnee und ihm wird warm. Das Navi zeigt die Richtung an, er korrigiert sich dann und wann. Als endlich er das Ziel erreicht, ist er schon ziemlich durchgeweicht. Doch er gehört nicht zu den Zarten, denn nur die Harten kommen in Garten. Er sucht, er kriecht, er kraxelt hoch, er greift in dieses jenes Loch, findet Stage um Stage und Dos um Dos. Die Aufregung lässt ihn nicht los. Er kraxelt grad auf eine Leiter, indessen schneit es munter weiter. Jetzt ist er oben angekommen und ist vor Freude ganz benommen. Dort liegt sie, die finale Dose. Er feuchtelt fast in seine Hose, dann kniet er vor der Dose hin. Jetzt hat sein Leben wieder Sinn. Er scheint der schnöden Welt entrückt und eine Träne fließt vor Glück. Er lockt in Ruhe, ohne Hast, als er sich wieder hat gefasst. Versteckt die Dose gut und dann tritt er den schweren Rückweg an. Der Schnee reicht höher als die Wade, der Winter kennt hier keine Gnade. Getränke hatte er vergessen, auch hat er nichts dabei zum Essen und auch sein Handy geht nicht mehr. Die Kälte zog das Akku leer. Die Dunkelheit bricht grad herein, als er trifft an dem Auto ein. Und mittlerweile liegt der Schnee bis Oberkante Stoßstange. Mift, denkt er, und auch ein Problem. Im Keller muss die Schippe stehen. So geht er drumherum und drauf und gräbt von Hand das Auto aus. Dann steigt er ein und will es starten. Er kann die Heimfahrt nicht erwarten, trägt Heimatkurs ins Navi ein und dreht den Schlüssel. Das muss sein. Der Motor läuft und er gibt Gas. Ein Reifen frisst sich durch das Gras. Der Wagen jedoch rührt sich nicht. Was ist denn das für eine Geschichte? Das Auto steckt zu tief im Schnee. Zu wenig Grip hier auf der Höhe. Ihn hungert, dürstet. Ihm ist kalt und er verflucht den Winterwald. Der Innenraum wird langsam warm, ihm merkt man die Erschöpfung an. Ein wenig ausruhen, das wäre fein, denkt er und schläft im Auto ein. Indessen schneit es munter fort, Schnee überdeckt bald diesen Ort und unserem Keschern ziehen Abgase in seine eingeschlafene Nase. Und als es Frühling wurde im Land, man endlich unseren Kescher fand, er saß im Auto, Glück im Blick, im Dosentraum, der Welt entrückt. Da soll noch mal jemand sagen, Radio KRD hätte keinen Anspruch. Kommen wir zum letzten Thema. Dass sich Zecken- und Eichenprozessionsspinner stärker vermehren und ausbreiten, ist bekannt. Darüber habe ich bereits in anderen Epi-Folgen berichtet. Beim WDR las ich nun, dass hohe Temperaturen die Ausbreitung von anderen Waldschädlingen begünstigen. Der Borkenkäfer profitiere angeblich am meisten, denn er vermehre sich nur in der warmen Jahreszeit. Waren es früher bis zu 2 Generationen pro Jahr, gab es 2018 Beobachtungen von 3 bis 4 Generationen. Man schätzt, ein Weibchen könne so innerhalb eines Jahres zwischen 100.000 und 250.000 Nachkommen produzieren. Ich weiß ja nicht, wie viele davon wiederum Weibchen sind. Aber wenn die dann auch so reinhauen, war's das bald mit Schatten. Ja, da wird der eine oder andere jetzt denken, sind eh meist nur Fichten, wie man beobachten kann. Laubbäume sind ja nicht betroffen. Au contraire, weit gefehlt. Denn leider nein. Bohrkäfer können laut Wikipedia ebenfalls Laubbäume befallen und Läuse, Pilze und Parasiten können einen Baum gleichsam hinrichten. Buche, Ahorn, Esche und Kastanie werden zum Beispiel oft befallen und können so möglicherweise zur Gefahr für den Menschen werden. Da meine ich jetzt nicht, dass, wenn das Ding halb verdorrt ist, der ein oder andere Ast runterfällt. Das wäre eine waldtypische Gefahr und die ist ja beim Betreten des Waldes ohnehin nicht ausgeschlossen. Nein, nein. Die Sporen des Rußrindenpilzes können beispielsweise vom Menschen eingeatmet zu Fieber- und Lungenkrankheiten führen. Daher werden befallene Bäume vielfach gefällt. Das Fatale dabei sind jedoch die Sporen, die sich im Boden befinden. Die bekommt man dort so einfach nicht weg. Würde man einen neuen Baum pflanzen, stünde dadurch dessen Schicksal bereits fest. Aber nicht nur Pilz und Sporen im Boden sind ein Problem. Sägt man den Baum ab und säubert und desinfiziert anschließend nicht penibel das verwendete Werkzeug, ist die Wahrscheinlichkeit groß, damit gegebenenfalls einen gesunden Baum zu kontaminieren. Und was bedeutet das letztendlich für den Geocacher? Fortwährende Gefahr durch Zecken, Fuchsbandwurm, Eichenprozession, Spinner, Hirschlausfliegen, Sporen, Pollen, Giftpflanzen, andere Parasiten, Viren, Bakterien und Gefahrstoffe. Ganz zu schweigen von Dummheit und Selbstüberschätzung. Und mit dieser Bombensensation endet diese Epi-Folge. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern via Twitter @radio_krd entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter. Wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche Giga Corona. Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.